Ich lese den Text für die heutige Predigt aus dem ersten Kapitel der Offenbarung. Ich bin das A und O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben. Ich nehme an, dass es dir auch so geht, dass du dich freust, dass es draußen nicht mehr ganz so kalt ist, dass die Sonne scheint. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber in 4 Wochen ist bereits Ostern, Ostersonntag. Und da feiern wir natürlich in ganz besonderer Weise die Auferstehung von Jesus Christus. Wir starten jetzt heute eine neue Predigtreihe, gerade im Hinblick auf das Osterfest. Und der Titel lautet: Erlöst, um Teil des Leibes Jesu zu sein. Oder man könnte auch sagen: Gerettet, um Teil des Leibes Jesu zu sein. Natürlich wird es in dieser Predigtreihe in besonderer Weise um Jesus Christus gehen. Um Jesus geht es ja in besonderer Weise an Ostern. Und wir schauen uns da im Kapitel 2 und 3 der Offenbarung 7 Briefe an, die Jesus Christus geschrieben hat durch den Johannes an 7 Gemeinden. Und heute ist sozusagen die Einleitungspredigt, um das zu verstehen, dann die nächsten 7 Wochen, diese 7 Briefe von Jesus durch den Johannes an diese 7 Gemeinden. Und was Jesus damit auch natürlich sagt, ist, wie auch wir als Gospel Church, was für eine Gemeinde wir sein sollen zusammen, aber dann auch als Einzelner. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Es geht im christlichen Glauben nicht nur um individuelle Rettung, so großartig und zentral das ist. Es geht Gott auch darum, wenn jemand zum Glauben an Jesus gekommen ist, gerettet ist, in eine Gemeinde, eine Kirche zu stellen und gemeinsam das Reich Gottes zu bauen und Gott auch gemeinsam Lobpreis zu bringen, ihn wirklich zu ehren, zu preisen, zu anbeten, weil er es wert ist. Und hier in diesem Text heute Morgen haben wir im Vers 17 und 18 die Worte von Jesus Christus, und darauf wird der Fokus heute sein: Fürchte dich nicht, sagt Jesus Christus. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und das sind auch unsere drei Hauptpunkte heute Morgen. Erstens, Jesus Christus ist der Erste. Oder im Text heißt es auch, er ist das Alpha. Zweitens, Jesus Christus ist auch der Letzte. Jesus Christus ist auch das Omega. Und Jesus Christus ist der Lebendige. Lasst uns zunächst mal reden ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund von Offenbarung. Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel, ungefähr geschrieben plus minus Ende des ersten Jahrhunderts von Johannes. Und Jesus ist so plus minus im Jahr 30 gekreuzigt worden, auferstanden. Und ungefähr in der Mitte des ersten Jahrhunderts ist so die erste heftige Verfolgungswelle gegen Christen losgegangen, unter dem Kaiser Nero. Und dann gegen Ende des ersten Jahrhunderts, unter dem römischen Kaiser Domitian, ist die Verfolgung gegen Christen so richtig systematisch durchgezogen worden. Die war absolut brutal. Viele von den Christen, Männer und Frauen, Kinder, die an Jesus geglaubt haben, sind damals für ihren Glauben gestorben. Deswegen heißt es hier auch im Vers 9, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld. Wenn er sagt und an der Bedrängnis, bezieht er sich genau auf diese ganz heftigen Verfolgungen, bei denen viele Christen gestorben sind. Und das sehr Erstaunliche ist, dass die Christen zum großen Teil, die damals wirklich auf bestialische Art und Weise umgebracht wurden, dass viele von diesen Christen einen erstaunlichen Frieden hatten in dieser ganz schwierigen Zeit. Einige hatten einen erstaunlichen Frieden, sogar wenn es an Sterben ging. Manche von ihnen sind dort gewesen und haben während dem Sterben haben sie noch gesungen und Gott die Ehre gegeben. Und was man überhaupt nicht erwartet hätte, die Kirche ist zahlenmäßig explodiert, ist rapide gewachsen. Menschlich wäre das zu erwarten, zu sagen, also wenn ich für meinen Glauben womöglich sterben muss, dann halte ich das mal lieber ein bisschen zurück und rede nicht so stark über diesen Jesus Christus. Ich will ja schließlich leben. Aber das Erstaunliche war, Gott hat ihnen einen übernatürlichen Frieden gegeben, eine Freude. Und die anderen Menschen haben das beobachtet und haben gemerkt, wow, das mit dem Glauben ist nicht nur irgendwie so was Nettes Geschichte oder so, sondern das ist real. Da steckt wirklich der lebendige Gott dahinter. Und wie gesagt, die Kirche Jesu Christi in dieser Zeit ist massiv zahlenmäßig gewachsen. Gott wusste aber auch ganz genau, dass seine Kinder wirklich Trost und Zuspruch und Hoffnung brauchen. Und die zentrale Botschaft von dem ganzen Buch der Offenbarung ist, in Jesus Christus gewinnst du. Mit Jesus Christus wirst du auf der Seite des Siegers stehen, selbst wenn es im Extremfall heißen sollte, dass du hier in diesem Leben für deinen Glauben an Jesus Christus sterben musst. In der Ewigkeit gesehen, du wirst auf der Seite des Siegers stehen. Und die Frage ist natürlich, was für eine Botschaft hat Gott, hat Jesus Christus seinen Kindern dann geschenkt, damit sie diesen Frieden hatten, diese Zuversicht, wirklich zu wissen, auf diesen Jesus Christus kann ich felsenfest mein Leben bauen. Und was wir sehen hier in diesem ersten Kapitel ist, dass Johannes, wie gesagt, Jesus spricht zu ihm, und dann durch den Johannes sagt er zu den anderen Christen, zeichnet er ein Bild von dem, wie großartig Jesus Christus ist, wie majestätisch ist. Die Bibel spricht auch davon, dass er der König aller Könige ist, der Herr aller Herren. Und wir sehen das dann beispielsweise im Vers 8. Da heißt es hier, ich bin, also Jesus spricht hier, ich bin das A, im Griechischen steht da auch, ich bin das Alpha, das heißt der erste Buchstaben des griechischen Alphabets, und das O, das Omega, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und dann eben diese Verse 17 und 18, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und wir werden uns das gleich ein bisschen genauer anschauen, was das bedeutet. Aber wenn du diese Botschaft hast von Jesus Christus, dann sagt Jesus hier durch Johannes, dass du letzten Endes allen Schwierigkeiten im Leben widerstehen kannst. Und ich weiß, was die erlebt haben, ist absolut brutal. Das ist das Extrem, wenn du für deinen christlichen Glauben sogar gegebenenfalls sterben musst. Aber auch für dich und für mich heute, weil Jesus Christus der Erste ist und der Letzte und der Lebendige, mit dieser Botschaft, die wir gleich ein bisschen aufschlüsseln, kannst du letzten Endes in der Kraft des Heiligen Geistes allen Schwierigkeiten im Leben widerstehen. Und wir sehen das auch, das zieht sich durch das ganze Buch der Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel. Und am Ende der Bibel sagt Gott unter anderem auch, man soll keine Worte hinzufügen zu den Worten, die Gott aufgeschrieben hat. Man soll auch keine Worte wegnehmen von dem, was Gott hat aufschreiben lassen. Und das heißt auch, natürlich hat Gott sich sehr gut überlegt, was er in seinem letzten Buch der Bibel schreibt, um es nochmal so richtig klar zu machen, zu verdeutlichen. Und wir sehen auch in den allerletzten beiden Kapiteln, Offenbarung 21 und 22, da heißt es in Offenbarung 21, Vers 5 und 6, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dann ganz kurz vor Ende der Bibel, Kapitel 22, siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und genau diese Punkte schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Das durchzieht das ganze Buch der Offenbarung. Und in dieser Botschaft ist eine Kraft, ist die Macht Gottes drin. Nicht nur für diese Christen damals, diese schwierigen Zeiten wirklich widerstehen zu können, im Blick auf Jesus Christus, sondern genauso auch für dich und für mich heute wirklich diese Kraft, diese Sicherheit in Jesus Christus zu haben. Und was heißt das denn jetzt hier beim ersten Punkt? Jesus ist der Erste, oder auch dieser Ausdruck, er ist das Alpha. Das bedeutet, dass vor Jesus Christus niemand und nichts gewesen ist. Jesus Christus ist nicht das Beta, er ist nicht irgendwie der Zweite. Gott sagt hier durch seinen Diener Johannes, dass Jesus Christus ganz am Anfang steht. Es hat überhaupt nichts gegeben, keine Person und auch sonst nichts, bevor Jesus Christus gewesen ist. Damit sagt Gott hier auch, Jesus Christus, mein Sohn, ist Gott selbst. Jesus Christus ist der Schöpfergott. Wir lesen das in einigen anderen Bibelstellen, genau diese Aussage. Wenn Jesus Christus der Erste ist, dann heißt es, dass alles andere erst nach ihm gefolgt ist. Das heißt, alles ist von Jesus Christus geschaffen worden. Wenn du überzeugt bist, dass du existierst, wenn du dich anfasst und sagst, jawohl, ich existiere mit Leib und Seele, dann ist es ein klarer Hinweis darauf, dass es Jesus Christus gibt als dein Schöpfergott. Du und ich, jede Person in dieser Welt, die geschaffen worden ist geschaffen worden von Jesus Christus, weil Jesus Christus ist der Erste, er ist das Alpha. Großartig, dass Jesus Christus eben dieser ist. Das heißt, wenn du auch ins Gesicht eines Menschen schaust, freue dich darüber, das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus existiert, dass er lebt, dass er regiert und dass er in seiner Liebe und Gnade Menschen erschaffen hat. Und wenn Jesus Christus der Erste, das Alpha ist, bedeutet das auch, dass Jesus Christus der Ausgangspunkt sein sollte für alles Denken und Handeln. Der Ausgangspunkt soll dann nicht du sein und nicht ich und auch nicht jemand anders oder eine bestimmte Sache, sondern der Ausgangspunkt, wenn Jesus Christus tatsächlich der Erste ist, dann sollten wir immer wieder auf Jesus Christus zurückgehen und zu verstehen, dass er derjenige ist, der uns geschaffen hat, aber der auch was Bestimmtes mit uns vorhat und auch durch uns tun will. Calvin hat es mal sehr schön ausgedrückt. Er hat mal einiges aufgeschrieben. Was sind denn eigentlich so zentrale Dinge, die die Bibel lehrt? Und ganz am Anfang hat er gesagt, du und ich können uns selber gar nicht richtig kennen, es sei denn, du und ich kennen diesen Jesus Christus und immer mehr. Das heißt, er hat gesagt, die Erkenntnis, das Wissen über dich selber, wer du bist und so weiter, das ist letzten Endes unmöglich, wenn du nicht in der Beziehung mit Jesus Christus lebst und diesen Jesus Christus immer mehr kennenlernst. Und das heißt dann auch für den Alltag gesprochen, wenn du deine Probleme versuchst, erfolgreich anzugehen, aber getrennt von Jesus Christus, das kann im Hinblick auf die Ewigkeit nicht gut gehen. Der Ausgangspunkt, wenn Jesus Christus tatsächlich der Erste, das Alpha ist, ist, dass wir in unserem Denken und Handeln immer wieder zurückgehen müssen auf diesen Jesus Christus. Und es führt uns dann zum zweiten Punkt. Jesus ist nicht nur der Anfang, sondern er ist auch das Ende, der letzte, beziehungsweise das letzte, der letzte Buchstaben des griechischen Alphabets, das Omega. Was bedeutet nun, dass Jesus Christus der Letzte ist? Es bedeutet unter anderem, dass diese ganze Welt, die hier geschaffen ist, das ganze Kosmos, das ganze Universum ist letzten Endes ausgerichtet auf Jesus Christus. Letzten Endes zielt am Ende der Zeit wieder alles hin auf diesen Jesus Christus. Ich mache das mal ein bisschen plastischer, ein Beispiel. Ich kann mich erinnern an einen Kollegen von mir, der hat es so erlebt, dass eine Familie so richtig groß gewesen ist. Jeder in der Familie war richtig groß gewesen. Ich weiß nicht genau, wie groß, aber sagen wir mal beispielsweise, die sind alle 1,95 Meter oder größer und die haben sich ein eigenes Haus gebaut. Das heißt, die haben sich genauso eingerichtet, wie es mit 1,95 Meter angenehm war. Das heißt, wenn jemand so, ich bin 1,76 Meter, wenn jemand so wie ich reinkommen würde in ihr Haus, ich würde nicht richtig reinpassen. Wieso? Weil die Türklinken sind alle 20 Zentimeter zu hoch, die Stühle sind 20 Zentimeter zu hoch und so weiter. Man kommt dort rein und man merkt, es ist ein Haus, alles ist drin und da, aber irgendwas stimmt nicht, irgendwie passe ich nicht ganz rein. Jesus Christus ist der Letzte, das Omega. Und es bedeutet auch, wenn du Jesus Christus persönlich kennst und mit ihm lebst und ihm dienst, dann passt es, dann passt du rein. Aber wenn du dein Leben getrennt von Jesus Christus lebst und vielleicht dich um dich selber drehst oder um irgendeine Sache, aber die Jesus Christus letzten Endes nicht wichtig ist, dann wirst du hier in dieser Welt immer wieder erleben, irgendwie passt du nicht richtig rein. Anders gesprochen, wenn du wirklich mit Jesus lebst und Jesus hat dich und mich als der Schöpfergott gerade dafür geschaffen, dass du und ich eine Beziehung mit ihm haben und dass wir für ihn leben und für sein Reich, deswegen auch in Gemeinde, deswegen diesen 7 Briefe von Jesus Christus an diese 7 Gemeinden, wenn du dich einbringst und wir gemeinsam Reich Gottes bauen, dann wirst du immer wieder erleben, jawohl, jetzt passt es. Ich erlebe das so oft, wenn Christen sich in Gemeinde einbringen und mitarbeiten, das kostet auch manchmal Zeit und Kraft, aber ich sehe das so oft, was für eine Freude in das Leben hineinkommt. Ein tiefes Erfülltsein und Glücklichsein, das ist genau das, was ich versucht habe zu beschreiben mit diesem Haus. Du bist plötzlich nicht mehr 20 Zentimeter zu klein, sondern du passt rein. Genau so hat Gott die Welt und das Universum geschaffen für eine persönliche Beziehung mit wem? Mit diesem Schöpfergott Jesus Christus. Und er hat diese Welt nicht nur geschaffen, sondern er hat auch ein Ziel. Er möchte, dass sein Reich Gottes Stück für Stück wächst in dieser Welt. Und wenn Gott hier sagt, dass Jesus Christus der Letzte und das Omega ist, dann heißt es auch, dass Jesus Christus derjenige ist, der ganz souverän am Ende der Zeit die Geschichte der ganzen Welt von allen Nationen so lenkt, wie er es am Ende haben möchte. Gott hat wirklich ein Ziel hier auch mit dieser Welt. Und die Bibel sagt uns deutlich, Jesus Christus ist als der Letzte, als das Omega, auch der Richter aller Menschen. Am Ende der Zeit wird jeder Mensch, der gelebt hat, vor diesem Jesus Christus stehen. Und die Bibel sagt uns auch, dass alle Menschen, egal ob sie Jesus abgelehnt haben oder nicht, jedes Knie wird sich am Ende der Zeit vor diesem Jesus Christus beugen. Du und ich können gar nicht hoch genug von Jesus Christus denken. Und das war genau die Botschaft von Offenbarung, was die Christen brauchten, wirklich zu wissen, Jesus war nicht nur irgendein netter Religionsstifter, sondern Jesus Christus ist der Anfang von allem und er ist auch der Letzte, an dem sich dein und mein Leben entscheiden wird, auch als Richter am Ende der Zeit. Und im Grunde genommen kann man mit Jesus Christus nur auf dreierlei Art und Weise umgehen. Man kann sagen, dieser Jesus Christus letzten Endes, er juckt mich nicht, sein Anspruch ist mir Schnuppe. Oder du kannst sagen, ich lasse mich auf diesen Jesus ein, aber ich möchte selber immer noch das Omega sein. Ich möchte immer noch derjenige sein, um den sich alles dreht. Das heißt, ich lade den Jesus nur so weit in mein Leben ein, wie er einfach meine Wünsche erfüllt. Und er tut ja auch viele Wünsche erfüllen. Oder das Biblische ist, was christlicher Glaube heißt, ist zu sagen, nein, nicht ich, Steffen Müller, oder du sind das Omega, der Letzte, um den sich alles dreht, sondern Jesus Christus ist der Letzte, das Omega, um den dreht es sich. Und das heißt auch, du kommst zu Gott nicht nur, um Sachen zu bekommen, sondern du kommst zu Gott auch einfach wegen Gott selbst. Weil Jesus Christus so großartig, so heilig, voller Liebe, wunderbar und gnädig ist. Du kommst zu Gott wegen Gott selbst. Und in seiner Gnade überschüttet er dich immer wieder mit allen möglichen Sachen. Natürlich darfst du als Kind Gottes auch zu ihm rennen und sagen, das ist mir jetzt wichtig und das möchte ich und so weiter. Aber selbst wenn er dir etwas vorenthält, das stört und zerstört die Beziehung nicht. Du kommst zu Gott wegen Gott selbst. Und das führt uns zum dritten Punkt. Jesus Christus ist nicht nur der Erste, das Alpha und der Letzte, das Omega, sondern Jesus Christus ist auch der Lebendige. Weil Jesus Christus, und gerade deshalb feiern wir Ostern, weil er bereit war, ans Kreuz zu gehen, stellvertretend zu sterben, sein Leben zu lassen, weil er durch die Auferstehung den Tod besiegt hat, deswegen kannst du und ich durch diese Beziehung mit Jesus ewiges Leben haben mit Gott. Dieser stellvertretende Tod von Jesus Christus, deine und meine Sünden und Schuld wirklich bezahlt am Kreuz von Jesus Christus, deswegen können du und ich Leben haben und auch schon ein Leben in einer Fülle, die hier in dieser Welt ansonsten nicht zu haben ist. Selbst bei diesen Christen am Ende des ersten Jahrhunderts, wie gesagt, viele haben bitter gelitten und trotzdem hatten sie eine Festigkeit und eine Freude im Glauben, die ansonsten durch nichts zu erklären ist, als dass eben Jesus Christus tatsächlich der wahre, der lebendige Gott ist, der selbst in so schweren Zeiten noch angebetet werden kann und dem man Lobpreis singen kann. Und ich weiß, es gibt einige, die sagen, ach was, das mit Jesus und Alpha, das glaube ich nicht. Wer weiß denn, ob es diesen Jesus überhaupt gibt? Oder einige sagen auch dann entsprechend Jesus und Omega und am Ende, wir wissen doch nicht, was kommt nach dem Tod. Vielleicht sind wir einfach alle beerdigt und im Grab und das war es dann, das Ende der Existenz. Wenn man diese Ansicht hat zu sagen, Jesus spielt am Anfang und am Ende keine Rolle, das heißt in der Konsequenz auch mittendrin, wo du und ich jetzt sind, im Leben, im Alltag, dass letzten Endes du und ich machen können, was wir wollen. Dass eigentlich letzten Endes alles wurscht ist. dann hat niemand ein Anrecht zu sagen, es ist wichtig, beispielsweise auf die Umwelt zu achten. Wieso denn? Heute leben wir, morgen sind wir tot. Warum sollte ich auf Umwelt achten? Warum sollte ich zu irgendjemand nett sein, wenn Jesus Christus nicht der Anfang ist und das Ende und er ein Ziel hat? Dann hat es mittendrin letzten Endes keinerlei Bedeutung, sondern jeder macht das, was er machen will, das war's und dann ist es das Ende der Existenz. Aber wenn Jesus Christus das Alpha ist, wenn er tatsächlich Gott ist, wenn er Schöpfer Gott ist und wenn er auch ein Ziel hat, wenn er nicht nur das ganze Ding angestoßen hat, sondern wenn er auch Stück für Stück sein Reich baut, seine Gemeinde, die ihn anbetet, die ihn im Himmel natürlich anbeten wird, dann hat das, wo du und ich heute hier und jetzt leben, hat enorme Bedeutung. Das, was du und ich machen, zählt wirklich. Das ist ganz, ganz zentral. Und das heißt, dass in der Beziehung mit Jesus Christus, was du mit Jesus und für Jesus tust, hat letzten Endes in der Ewigkeit Bedeutung. In der Ewigkeit hat es Bedeutung, was du für Jesus Christus tust. Und ich lese euch nochmals diesen Vers 17 und 18 und lese auch das Ende. Das sagt Jesus, und das war die Situation als Johannes. Er war tief bewegt, als er dann sich umgeschaut hat. Er hat die Stimme von Jesus Christus gehört. Und weißt du, wenn du Gott begegnest, wenn du Jesus Christus begegnest, dann springst du nicht lustig rum, sondern da gehst du normalerweise in Ehrfurcht auf den Boden, weil du merkst, wie grandios heilig Gott ist und wie du und ich sind. Und so ist es bei Johannes. Er geht auf den Boden und Jesus Christus, er legt seine rechte Hand auf den Johannes und sagt: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Es gibt sonst niemanden, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Und die Bibel sagt, Jesus Christus selber, er ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Johannes 14, Vers 6 heißt es: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieser Jesus Christus, der der Anfang und das Ende ist und der Lebendige, er hat auch die Schlüssel des Todes und der Hölle und er selber ist der zentrale Schlüssel zum ewigen Leben.